23. Dialog, Seite 282, Machiavell. Kennst du ein Mittel, in den großen europäischen Gesellschaften den Grundsatz vom Willen der Mehrheit anders zu verwirklichen als durch den Arm eines einzigen Mannes? Und wenn es kein anderes Mittel als die absolute Macht gibt, sage mir, wie diese Macht sich von bestimmten Mängeln befreien kann, zu denen sie gerade durch ihre Grundsätze verurteilt ist. Nein, ich bin kein heiliger Vinzenz von Paul, denn meine Untertanen benötigen keine Engelsseele, sondern einen Arm.